Nun ziehen die kalten Nebel vom Erlengrund her übers Feld und wird noch kälter werden in unserer bedrohten Welt und ist nicht viel geerntet in 13 Jahren und ein Tag. Nun wird sich manches wenden, was mancher nicht gewendet mag. Die Scheuer eingefahren, das taten die, dies immer tun. Zu Maul, Trommeln und Flöten und immer zu dem gleichen Lohn. In die Kartoffelfeuer blasen sie ihre kalte Wut und tragen Ohrenschützer. Stochern schweigend in der Glut. Wer lässt jetzt Drachen steigen? Im rauchgewürzten Stoppelwind. Zu solchen Sommerträumen lacht nicht nur das gebrannte Kind. Was soll das Bunt der Wälder, wenn saurer Regen es entfacht? Und die Kastanienwärme in deiner Hand nährt den Verdacht. Der Tau tropft schwarz von Zweigen, am toten Gleise krächzen Krähen. Wer jetzt ein Haus hat, lässt es für niemanden mehr offen stehen. Hängt Strohpuppen ins Fenster und mancher betet in der Nacht. Es werden Schüsse knallen, die Treiber sammeln sich zur Jagd. Nun ziehen die kalten Nebel vom Erlengrund her übers Feld und wird noch kälter werden in unserer bedrohten Welt. Und trotzdem stecke ich Äpfel in meinen Ofen, sing dies Lied und baue einen Drachen, der Feuerrot im Abend fliegt.